sehen, wie schön das ist. Lehrer und auch Unterricht, das braucht man nicht. E-A-Quist, Kinder leicht, das ist. Erlust, Wackeltwist. Und dann Kreiseltwist. Wie schön das ist. Wer nicht schlank ist, macht diese Kur. Wer nicht krank ist, tanzt Twist heut nur. Diese Wundermedizin haut immer hin. E-A-Twist, Kinder leicht, das ist. Erst Wackeltwist, und dann Kreiseltwist. Wie schön das ist. Ganz groß, auf beim Affen-Rendezvous bleibt der Clou. E-A-Twist, Kinder leicht, das ist. Erst Wackeltwist, und dann Kreiseltwist. Wie schön das ist. Schön, das ist.